Abschnitt 4 aus Nicholas Nickleby, Band 3, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 24. Kapitel, Teil 2. Sie brachen auf. Das Wunderkind war eine etwas unbequeme Begleitung, denn zuerst lösten sich die Bänder an seinem rechten und sodann die an seinem linken Schuh auf, und als dem Übelstand abgeholfen war, wurde die Entdeckung gemacht, dass das eine Bein seiner weißen Höschen länger war als das andere. Desgleichen ließ es den grünen Sonnenschirm in einen Kellerraum hineinfallen, und er war nur mit großer und vieler Mühe wieder zu erlangen. Trotz dem allen durfte man mit ihm nicht keifen, weil es des Schauspieldirektors Kind war, und Nicholas machte die beste Miene zum bösen Spiele und ging weiter, Miss Snevellicci am rechten Arme und das Wunderkind an der anderen Seite. Das erste Haus, wohin sie ihre Schritte lenkten, lag an einer ziemlich vornehm aussehenden Terrasse. Auf Miss Snevellicis bescheidenes Klopfen erschien ein Bedienter, der, als sie fragte, ob Mrs. Curdle zu Hause sei, die Augen sehr weit aufriss, sehr stark greinte und sodann erwiderte, dass er es nicht wisse, aber nachfragen wolle. Er führte sie in ein Zimmer, ließ sie warten, bis die beiden Hausmägde unter falschen Vorwänden hineingegangen waren, um die Komödianten zu sehen, und ging zu seiner Herrschaft hinauf, nachdem er sich auf der Hausflur mit den Damen vom Stuben- und Küchendepartement ausführlich besprochen und lange genug geflüstert und gekichert hatte. Mrs. Curdle stand bei den Leuten, die sich auf dergleichen am besten verstanden, in dem Rufe, in literarischen und Theatersachen vollkommen den Londoner Geschmack zu besitzen, und Mr. Curdle hatte ein Pamphlet von 64 Seiten über den Charakter des seligen Mannes der Wärterin in Romeo und Julia nebst einer Untersuchung darüber geschrieben, ob derselbe bei seinen Lebzeiten wirklich ein lustiger Mann oder ob seine Witwe nur durch ihre zärtliche Eingenommenheit für ihn bewogen sei, ihn so zu nennen. Anmerkung des Übersetzers. Denn tags zuvor fiel sie, Julia, die Stirn entzwei, und da hob sie, mein Mann, Gott hab ihn selig. Er war ein lustiger Mann vom Boden auf. Wärterin in Shakespeares Romeo und Julia, Akt 1, Szene 3. Ende der Anmerkung. Er hatte auch dargetan, dass sämtliche Shakespeare'sche Dramen durch eine andere als die gebräuchliche Interpunktion zu ganz anderen gemacht und ihr Sinn vollkommen umgewandelt werden könnte. Es ist also überflüssig zu sagen, dass er ein großer Kritiker und ebenso tiefer als origineller Denker war. Er trat, als Mrs. Curdle Miss Snevellicci begrüßte und Miss Snevellicci knickste, in das Zimmer, gehüllt in ein fliegendes Gewand und den Zeigefinger der rechten Hand an der Stirn nach Sterns Porträt, mit welchem er, wie jemand gesagt, eine auffallende Ähnlichkeit hatte. »Ich erlaube mir, Ihnen aufzuwarten«, sagte Miss Snevellicci, Dokumente produzierend, »um anzufragen, ob Sie nicht geneigt wären, meinem Benefiz Ihren Namen zu leihen.« »Ich weiß in der Tat nicht«, erwiderte Mrs. Curdle, »das Theater ist nicht mehr, was es in seinen schönsten und blühendsten Tagen war. Es ist vorbei mit dem Drama, gänzlich vorbei.« »Wenn wir es betrachten als eine wunderbare Verkörperung der Fantasiegebilde des Dichters, als eine Verwirklichung der menschlichen Geistigkeit, die unsere träumerischen Augenblicke mit widerstrahlendem Lichte vergoldet und dem inneren Auge eine neue, zauberische Welt eröffnet, so ist es vorbei, gänzlich vorbei mit ihm«, fügte Mr. Curdle hinzu. »Welcher unter den jetzt Lebenden vermag es uns alle, die bunt wechselnden und prismatischen Farben vorzuführen, in welchen der Charakter Hamlets glänzt?« rief Mrs. Curdle aus. keiner, kein einziger der jetzt lebenden Bühnenkünstler, fiel Mr. Curdle mit einem kleinen Vorbehalte zugunsten seiner selbst ein. Hamlet, pah, lächerlich, es ist vorbei, gänzlich vorbei mit ihm. Das Ehepaar, ganz überwältigt durch diese traurigen Betrachtungen, seufzte und saß eine Weile schweigend da. Endlich wendete sich die Dame mit der Frage zu Miss Snevellicci, welches Stück sie zu ihrem Benefiz erwählt habe. »Ein ganz neues«, erwiderte Miss Snevellicci, »der Herr Mr. Johnson ist der Verfasser desselben und tritt darin und überhaupt zum ersten Male in seinem Leben auf. Sie werden doch die Einheiten beachtet haben, Sir«, sagte Mr. Curdle. »Das Stück ist ursprünglich ein französisches«, versetzte Nicholas. »Es ist reich an Handlung, lebendigem Dialog, scharf gezeichneten Charakteren. Ist alles unnütz ohne strenge Beachtung der Einheiten, Sir. Die Einheiten sind in jedem Drama der Haupt- und Angelpunkt.« »Dürft ich Sie fragen«, entgegnete Nicholas zwischen dem Respekt, den er beobachten zu müssen fühlte, und seiner Lust am Lächerlichen schwankend, »dürft ich Sie fragen, worin die Einheiten bestehen?« Mr. Curdle hustete und zog die Decke des Zimmers zu Rate. »Die Einheiten, Sir«, sagte er, »endlich sind eine Einheitlichkeit, eine vollkommene Ineinanderfügung in Beziehung auf Ort und Zeit, eine Art allgemeiner Unanität, wenn ich mich eines so markierten Ausdrucks bedienen darf. Hierin setze ich die dramatischen Einheiten, soweit ich ihnen meine Aufmerksamkeit habe zuwenden können, und ich habe über den Gegenstand viel gelesen und viel gedacht. Wenn ich die Rollen dieses Kindes durchgehe«, er wies hier nach dem Wunderkinde hin, »so finde ich eine Einheit der Gefühle, einen Umfang, so viel Licht und Schatten, eine Wärme der Farben und des Tons, eine Harmonie und Glut, eine künstlerische Entwicklung origineller Konzeptionen, die ich bei älteren Schauspielern vergebens gesucht habe. Doch ich weiß nicht, ob ich mich vollkommen verständlich mache.« »Vollkommen«, sagte Nicholas. »Ganz recht«, sagte Mr. Curdle, sein Halstuch ajustierend, »das ist also meine Definition der dramatischen Einheiten.« Mrs. Curdle hatte seiner lichtvollen Erläuterung mit großem Wohlgefallen zugehört und fragte ihn jetzt, ob er meinte, dass auf Miss Snevellicci's Bitte einzugehen wäre. »Ich weiß es in der Tat nicht. Auf mein Wort, ich weiß es nicht«, erwiderte er. »Wenn wir es tun, so kann es jedenfalls nur mit der ausdrücklichen Verwahrung geschehen, dass wir für den künstlerischen Wert der theatralischen Darstellung nicht einstehen. Die Welt muss es wissen, dass wir ihr die Sanktion unserer Namen nicht erteilen, sondern dass diese Auszeichnung lediglich Miss Snevellicci gilt. Dieses vorausgesetzt, halte ich es sozusagen für Pflicht, dass wir unsere Gönnerschaft einer gesunkenen Bühne zuwenden, selbst um der Erinnerung willen, welche an sie sich anknüpfen. Können Sie 2 Schillinge und 6 Pence auf eine halbe Krone herausgeben, Miss Snevellicci?« schloss Mr. Curdle 4 halbe Kronen abzählend. Miss Snevellicci fühlte in allen Ecken ihres rosa Strickbeutels, allein es fand sich in keiner derselben auch nur das Mindeste. Nicholas murmelte einen Scherz über arme Autoren vor sich hin und hielt es für das Beste, die Zeremonie des Herumfühlens in seiner Tasche gänzlich zu unterlassen. »Oh, es tut nichts«, sagte Mr. Curdle. 2 mal 4 ist 8. Miss Snevellicci, 4 Schillinge für ein Logenbillet ist beim jetzigen Zustande des Dramas unerhört teuer. 3 halbe Kronen macht 7 Schilling und 6 Pence. Ich denke, wir veruneinigen uns über 6 Pence nicht. Nicht wahr, Miss Snevellicci?« Die arme Miss Snevellicci nahm lächelnd und knickend die 3 halben Kronen. Mrs. Curdle fügte verschiedene Weisungen hinzu, ihr die Plätze hübsch aufzuheben, die Sitze abzustäuben, 2 reinliche Schauspielzettel zu schicken, sobald dieselben ausgegeben würden, und klingelte zum Zeichen, dass die Verhandlungen beendet wären. »Merkwürdige Leute«, sagte Nicholas, als er mit seinen Begleiterinnen das Haus verlassen hatte. »Ich versichere Sie«, versetzte Miss Snevellicci seinen Arm nehmend, »dass ich mich sehr glücklich schätze, dass Sie nicht die ganze Summe schuldig blieben, statt bloß 6 Pence abzuziehen. Findet mein Spiel Beifall, so werden Sie jedermann sagen, dass Sie stets meine Gönner gewesen wären, und reüssiere ich nicht, so behaupten Sie unfehlbar von Anfang an davon überzeugt gewesen zu sein.« In dem 2. Hause, das sie besuchten, befanden sie sich in großer Herrlichkeit, denn es war das Haus der 6 Kinder, die von den öffentlichen Leistungen des Wunderkindes so unendlich entzückt waren, und als sie aus der Kinderstube heruntergeholt wurden, um sich einer Privatschau der kleinen Dame zu erfreuen, die Finger in die Augen derselben bohrten, ihr auf die Zehen traten und viele ähnliche, ihrem eigenen Alter angemessene kleine Aufmerksamkeiten erwiesen. »Ich werde unfehlbar meinen Mann bereden, eine Privatloge zu nehmen«, sagte Mrs. Borum, die Mutter der 6 entzückten und liebenswürdigen Kinder, nach einer äußerst huldreichen Begrüßung. »Ich werde nur 2 von den Kindern mitnehmen und die übrigen Plätze durch Herren füllen. Bewunderer von Ihnen, Miss Snevellicci. Augustus Schlingel, lass das kleine Mädchen zufrieden.« Die Worte waren an ein junges Herrlein gerichtet, das das Wunderkind von hinten kniff, wie es schien, in der Absicht, sich zu überzeugen, dass es keine Puppe, sondern ein wirkliches Kind wäre. »Sie sind ohne Zweifel sehr ermüdet«, fuhr Mrs. Borum wieder zu Miss Snevellicci sich wendend fort. »Sie müssen durchaus ein Glas Wein annehmen, ehe Sie wieder fortgehen.« »Pfui, Charlotte, so schäm dich doch! Miss Lane, bitte achten Sie auf die Kinder!« Miss Lane war die Gouvernante und Mrs. Borums Aufforderung an sie war durch das Benehmen der jüngsten Miss Borum notwendig geworden, die dem Wunderkinde seinen grünen Sonnenschirm stibitzt hatte und eben damit fortlief, während das unglückliche Wunderkind trostlos nachschaute. »Ich kann es gar nicht begreifen, Miss Snevellicci«, sprach die gutmütige Mrs. Borum weiter, »wo Sie es gelernt haben mögen, so zu spielen, wie man es von Ihnen sieht.« »Emma, lass das Gesicht erschneiden!« »Sie lachen in einem und weinen im anderen Stücke und machen's alles so natürlich. Es ist zum Bewundern.« »Ich schätze mich sehr glücklich, Sie eine so günstige Meinung ausdrücken zu hören«, sagte Miss Snevellicci. »Es ist mir unendlich schmeichelhaft, dass Ihnen mein Spiel gefällt.« »Gefällt«, rief Mrs. Borum aus, »es muss ja wohl gefallen. Ich würde 2-mal wöchentlich in das Schauspiel gehen, wenn ich könnte. Ich bin ganz vernarrt darin. Sie machen es nur bisweilen gar zu rührend. So, dass ich mir die Augen ausweinen möchte. Barmherziger Himmel, Miss Lane, wie können Sie es zugeben, dass das arme Kind von den kleinen Bösewichtern so gequält wird?« Das Wunderkind war in der Tat auf dem besten Wege, dass ihm ein Glied nach dem anderen von 2 starken Knäblein ausgerissen wurde, die es, ihre Kräfte zu erproben, an den Händen nach entgegengesetzten Richtungen zogen. Miss Lane, die mit Betrachtung der erwachsenen Schauspieler zu beschäftigt gewesen war, um das unglückliche Wunderkind zu betrachten, entriss es endlich den beiden experimentierenden Buben und restaurierte es durch ein Glas Wein. Bald darauf wurde es von Nicholas und Miss Snevellicci mit fortgenommen, ohne ernsthafteren Schaden erlitten zu haben als den, dass sein rosa Gazehut latt gedrückt und das weiße Kleid und die Höschen beträchtlich kraus geworden waren. Es war ein wahrhaftiger Prüfungsmorgen, denn es mussten noch viele andere Häuser besucht werden und überall wurde etwas anderes gefordert. Einige verlangten Trauer und andere Lustspiele, diese wollten kein Tanzen und jene fast nur Tänze. Hier wurde erklärt, dass der komische Sänger unter aller Kritik wäre und dort hoffte man, dass er öfter auftreten würde als gewöhnlich. Mehrere wollten nicht versprechen zu kommen, weil andere es nicht hatten versprechen wollen, und wieder andere erklärten, dass sie zu Hause bleiben würden, weil noch andere hingingen. Miss Snevellicci verhieß, dem einen etwas weglassen und dem anderen etwas hinzufügen zu wollen und verpflichtete sich zuletzt zu einem Schauspielzettel, der, wenn er kein anderes Verdienst hatte, wenigstens umfassend genug war, denn er kündigte unter anderen Kleinigkeiten 4 Stücke, verschiedene Arien, einige 2 und andere Kämpfe und mehrere Tänze an, worauf alle 3 ziemlich erschöpft nach Hause zurückkehrten. Nicholas vollendete sein Stück und es wurde eiligst gelesen. Er studierte mit großer Beharrlichkeit seine Rolle ein und spielte sie, wie die ganze Gesellschaft sagte, schlechterdings ohne allen Tadel. Endlich war der große Tag da. Morgens wurde der Ausrufer mit der Glocke in der Stadt umhergeschickt. Extra Ankündigungszettel von 3 Fuß Länge und 9 Zoll Breite wurden in allen Richtungen ausgeteilt, in die Souterrains hineingeworfen, unter die Türklopfer gesteckt, in den Läden ausgelegt und auch an die Häuser geklebt, obwohl nicht ganz mit dem zu wünschenden Erfolge, da dies Geschäft wegen Krankheit der in der Regel damit betrauten Person von einem Ungelehrten besorgt wurde, der die Anschläge teils quer, teils das Oberste zu unterst gekehrt anheftete. Um 5:30 Uhr strömten 4 Menschen nach der Galerietür, 6:15 Uhr war ihre Menge bis auf 12 angeschwollen und um 6 wurde das Treten gegen die Tür fürchterlich. Als der ältere Master Crummel sie öffnete, musste er sich sogleich hinter sie zurückziehen, um sein Leben zu retten. Mrs. Grudden nahm in den ersten 10 Minuten 15 Schillinge ein. Hinter der Szene herrschte dieselbe ungewöhnliche Aufregung. Miss Snevellicci war dermaßen in Transpiration, dass die Schminke kaum auf ihren Wangen haften wollte. Mrs. Crummles war so erregt, dass sie sich kaum ihrer Rolle erinnern konnte. Miss Bravassas Locken wurden vor Hitze und Beängstigung schlicht und Mr. Crummles selbst eilte hin und wieder zwischen den Vorhange und dem Ankleidezimmer, schaute durch das kleine Loch in jenem und verkündigte in diesem, dass abermals ein Paterbillet gekommen wäre. Das Orchester verstummte, der Vorhang wurde aufgezogen, das neue Stück begann. Die erste Szene, in welcher kein Hauptakteur auftrat, ging ruhig genug vorüber, doch als in der zweiten Miss Snevellicci mit dem Wunderkinde erschien, welch ein Beifallssturm da losbrach. Die in der Ballroom-Loge erhoben sich wie ein Mann, schwenkten die Hüte und Taschentücher und hörten nicht auf, »Bravo!« zu rufen. Mrs. Borum und die Gouvernante warfen Kränze auf die Bühne, deren einige Lampen auslöschten, so wie ein anderer die Schläfe eines beleibten Herrn im Parterre krönte, der so eifrig zuschaute, dass er der Ehre nicht einmal inne wurde. Der Schneider mit seiner Familie trat gegen die Vorderwand der oberen Logen, dass sie zu weichen drohte. Der Ingwerbierjunge stand wie angewurzelt mitten im Hause still und ein junger Offizier, von welchem die Rede ging, dass er eine Leidenschaft für Miss Snevellicci hege, presste, wie um eine Träne zu verbergen, seine Lorgnette in das Auge. Miss Snevellicci verbeugte sich aber und abermals tiefer und immer tiefer und lauter ertönte der Applaus, der, als das Wunderkind einen rauchenden Kranz aufhob und über Miss Snevellicci's linkes Auge drückte, seinen höchsten Höhepunkt erreichte, worauf die Vorstellung ihren Fortgang nahm. Welch ein Händeklatschen es aber erst gab, als Nicholas seinen Glanzauftritt mit Mrs. Crummles hatte. Als Mrs. Crummles, die seine unwürdige Mutter war, ihn höhnisch anlächelte und einen schamlosen Knaben nannte und er ihr die Stirn bot, welch ein Beifallslärmen da anhub. Als er mit dem anderen Herrn über die junge Dame zankte, ein Pistolenkästchen produzierte, sagte, dass er ein Gentleman wäre und sich auf dem Flecke schießen wolle, bis das Sofa und alle Mobilien des Besuchszimmers mit dem Blute des einen von ihnen, wo nicht aller beider, bespritzt wären, wie da die Logen, das Parterre und die Galerie in den donnerndsten Hurras zusammenstimmten. Als er seiner Mutter in das Gewissen redete, weil sie der jungen Dame Vermögen nicht herausgeben wollte, und als sich ihr harter Sinn erweichte und auch er weich wurde und auf die Knie niedersank und um ihren Segen flehete, wie da die Damen schluchzten. Als er hinter dem Vorhange im Finstern versteckt war und der ruchlose Anverwandte mit einem spitzen Degen überall hindurchstieß, ausgenommen an der Stelle, wo Nicholas' Füße sehr deutlich zu sehen waren, wie sich da Entsetzen und Angst des ganzen Hauses bemächtigten. Alles und alles wurde gelobt. Seine Deklamation, wie seine Figur, sein Gang, wie sein Blick, was er nur sagte oder tat. So oft er sprach, wurde applaudiert. Und als Mrs. Grudden schließlich in der Brunnen- und Waschfasszene das blaue Feuer anzündete und sämtliche im Stücke nicht beschäftigten Mitglieder der Gesellschaft auf dem Theater erschienen und nach allen Seiten niedertaumelten, nicht weil sie zur Entwicklung etwas beizutragen gehabt hätten, sondern um bei einem Schlusstableau das ihrige zu leisten, klatschte, schrie und stampfte das Publikum, das jetzt beträchtlich angewachsen war, so enthusiastisch, wie es seit vielen, vielen Tagen nicht der Fall gewesen war. Kurzum, das neue Stück und der neue Schauspieler machten Furore, und als Miss Snevellicci zuletzt herausgerufen wurde, führte Nicholas sie an die Lampen und teilte den Beifall, der ihr gezollt wurde. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 2. Oktober 2024.